Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 16. April 1789. Unsere Entrevue in Leipzig im August wird gar keine Schwierigkeit von meiner Seite finden. Ich will mich jetzt schon darauf freuen, wir haben uns so lange nicht gesehen. Richte es nur so ein, dass ich euch wenigstens 4 bis 5 Tage genießen kann. Ich würde dir proponiert haben, den kleinen Abstecher nach Jena selbst und nach Weimar vollends zu machen, aber aus 2 Gründen möchte ich es nicht einmal. Die Menschen, die du nicht unterlassen könntest, an beiden Orten zu sehen, würden uns die besten Stunden nehmen, und wenn ich dich in Leipzig aufsuche, so können wir unsere Zeit immer so einteilen, dass du zugleich deine dortigen Bekannten abfindest und also gar nichts versäumt wird. In 3 Wochen spätestens bin ich in Jena, in 4 Wochen habe ich schon gelesen, worüber ich aber lesen werde, weiß ich noch nicht einmal. Ich habe eine Einleitung in die Universalhistorie angekündigt, aus der sich gar vielerlei machen lässt. Ohne Zweifel wird es eine Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft oder doch etwas Ähnliches, vielleicht auch nur eine vorläufige Festsetzung des Wichtigen in der Geschichte und eine Bestimmung gewisser Begriffe, auf die man sich in der Geschichte selbst beziehen und über die man also einig sein muss. Ich bekümmere mich diesen Sommer um keinen Plan. Das Hauptsächlichste ist, jede Vorlesung interessant und nützlich zu machen. Bei unserer Zusammenkunft hoffe ich, dir schon mit Zuverlässigkeit sagen zu können, ob mir diese Karriere zusteht und ob ich meinen Zweck dadurch erreiche. Die Akademie hat gegen 900 Studenten, wenn ich von diesen nur den 5. Teil bekomme und von diesem nur die Hälfte mich bezahlt, so erhalte ich von meinem Kollegium jährlich eine Einnahme von 100 Louisdor. Einen Nebenbuhler habe ich nicht zu fürchten und das Fach, worüber ich lese, ist für alle. Das sind meine Hoffnungen. Hast du dich nach englischen Memoir umgesehen und wie weit gehen die Ältesten zurück? Es ist doch nunmehr Zeit, dass wir bestimmt wissen, mit welchen wir die ersten Teile anfangen wollen. Ich wünschte nur, einen Diktionär zu besitzen, worin die obsoleten französischen Wörter angegeben sind. Joinville ist fast gar nicht zu verstehen ohne eine solche Beihilfe. Weißt du mir eins zu nennen, so tust du mir einen großen Gefallen damit. Ich bin wirklich verlegen, wie ich mich aus dieser Schwierigkeit ziehen werde, ohne zu viel Zeit dabei zu verlieren. Deine Gesundheit und deine Rittkur freut mich, aber ich glaube, dass du darum doch etwas fleißiger sein könntest. Die Schneidersche Rekonziliationshandlung ist ein gutes Werk, das mich um ihretwillen freut, aber sie sollte sich doch, da sie ihren Mann kennt, seiner lächerlichen Eifersucht nicht so exponieren. Lebe wohl und grüße Minna und Dorchen. In einem Vierteljahre sehen wir einander also gewiss. Schiller.